Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zu zwei Weißbier und die Elite. Wir sprechen über den schönsten Sport der Welt. Biathlon. Nein, wir sprechen über die Frauenbewegung. Kunstton. Wir sprechen über die Frauenbewegung. Wir sprechen über die deutsche Meisterschaft im Sport. Bei Frauen. Willkommen, wir sind die Elite, der lustig vor sich hinratende Mensch ist das Zeilende, ich bin der Aushilfs-Jedi und wir spielen heute ein kleines Quiz. Ein kleines Quiz, bei dem ich dir, über Frauensport, ich nenne dir verschiedene Mannschaften und du versuchst dir mal logisch herzuleiten, möglicherweise kannst du es ja dir erklären, vielleicht kann ich dir auch ein paar Tipps geben zu den Orten. Wo diese Mannschaften sind, das ist nicht ganz so einfach. Und ich gebe dir Namen von Vereinen und du sagst mir mal, in welchem Sport ist dieser Verein Rekordmeister? Also es ist nicht so, dass es Meister sind, so deutscher Meister, so keine Ahnung, VfL Wolfsburg oder TuS Wörstadt, sondern so richtig Rekordmeister. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die BSG Turbine Potsdam, dann wirst du natürlich ganz klar sagen Maschinenbau. Nein, da wirst du natürlich sagen, die heißen eigentlich auch 1. FFC Turbine Potsdam und keine Ahnung, ich kenne keine Schiffe, die mit F anfangen. Na, Frauenfußballclub. Was haben denn hat denn Frauenfußball mit Turbinen zu tun? Turbinen gibt's bei Flugzeugen und bei Schiffen. Das, wie du möglicherweise schon bemerkt hast, geht der Name los mit Turbine. Und zwar davor noch mit BSG, also eine Berufssportgemeinschaft. Warte, ist das so ein schlechter Witz? Ist das so ein Kofferwort aus Turbobiene, weil das schnelle Frauen sind, die Fußball spielen? Nein, ich trage dir mal ganz kurz vor, welche deutschen Meister es in der DDR auch noch gab. Und zwar die BSG Rotation Schlema. Die BSG Motor Mitte Karl-Marx-Stadt, die BSG Motor Halle und die BSG Post Rostock. Okay. Du merkst schon, und natürlich, nicht vergessen, die BSG Wismut Karl-Marx-Stadt. Okay. Das sind die Vereine, die im Osten deutscher Meister im Frauenfußball wurden. Da wundert es einen auch nicht, dass die DDR untergegangen ist, wenn die Motorsportler Fußball spielen lassen. Und was man nicht vergessen darf, bis Turbine Potsdam dazukam, war und ist Rekordmeister beim DFB der SSG Bergisch Gladbach. Also Heidi Klum und ihre Mädels. Genau, Heidi Klum und ihre Mädels sind deutscher Meister im Frauenfußball und zwar neunfach, von 1977 bis 1989. Also, du merkst schon, aber Turbine Potsdam hat halt 12 Meistertitel, weil 6 im Osten, 6 im Westen. Okay. Quasi. Also mit Westen zusammen. Aber das war jetzt nur das Beispiel. Also, du siehst, es ist teilweise manchmal so logisch herleitbar. Ja. Und manchmal nicht. Gut. Also, beim SSG Bergisch Gladbach hättest du es jetzt überhaupt nicht denken können, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Außer SSG steht für Schießsportgemeinschaft und Schießen ist beim Fußball. Oh mein Gott. Gut. Von SSG kommen wir mal zu SSC. Ja. Und zwar zum SSC Palmberg Schwerin. Palmberg. Palmberg Schwerin, genau. Okay. Es ist ein Frauensport. SSC. Ja, natürlich ist es ein Frauensport. Es ist sogar ein Sport, den man in männlichen Kreisen sehr gerne als Frauensport bezeichnet. Der SSC Palmberg Schwerin, in welcher Sportart? SSC ist ja meistens irgendwie Sport- und Spielclub oder sowas, Spiel- und Sportclub. Schwerin, also Schwerin liegt ja noch nicht am Meer, aber an einem relativ großen See. Oder an. Ich verrate übrigens, wofür SSC steht. SSC steht für Schweriner Sportclub. Ah, also okay. Im Grunde ist es Schweriner Sportclub Palmberg. Ah, okay. Also spontan hätte ich gesagt, dass es irgendwas mit Wassersport zu tun hat. Aha. Aber typischer Frauenwassersport, keine Ahnung. Hier Synchronschwimmen. Synchronschwimmclub vielleicht? Ja. Nein, es ist nicht Synchronschwimmen. Du hast noch einen zweiten Versuch, dafür kriegst du auch noch Punkte, wenn du es schaffst. Ansonsten, also zu Schwerin kann man ja sagen, es ist immerhin die Hauptstadt von MacPom. Das ist richtig. Ja, und so Wassersport und Strandsport, ja, vielleicht machen sie das auch am Strand, aber sie sind jetzt nicht in einer Strandsportart deutscher Meister. Dann sind sie möglicherweise deutscher Rekordmeister im Volleyball. Ja, genauso frauenfeindlich wie wahrscheinlich Beachvolleyball, aber ja. Ich glaube, im Hallenvolleyball gibt es keine Vorschriften, wie knapp das Höschen maximal sein darf. Ah, okay, gut. Dann Glück auf. Weißt du, wer aktueller deutscher Meister ist? Nein. Vielleicht die SSC Palmberg. Nein. Allianz MTV Stuttgart. Yeah. MTV Stuttgart ist da gerade deutscher Meister. Wup. Ja, allerdings noch, wenn jetzt die vier, die hier stehen, die alten sind und die jetzige Meisterschaft die neue ist, dann sind sie mit 5, dann sind sie immer noch auf Platz 3 und sind noch 5 minus 12, also 12 minus 5 sind immer noch 7 Meisterschaften entfernt. Also da hat die Allianz noch einiges vor. Man muss allerdings dazu sagen, Obacht, diese Liste bezieht sich auf die Meisterschaft von 91 bis jetzt. Also sprich, für die Meistersterne zählen nur die Meisterschaften, die seit der Wiedervereinigung zusammengeschmissen wurden. Okay. Ja. Gut zu wissen. Dementsprechend, es sind nur quasi auf dem Trikot. Das mit den Meistersternen kennst du ja, oder? Also wenn du mal deutscher Meister wirst, bekommst du einen Stern. Wenn du dann irgendwie eine gewisse Anzahl von weiteren Meisterschaften hast, bekommst du 2. Und wenn du eine gewisse Anzahl von Meisterschaften hast, bekommst du 3 Meistersterne sogar. Oder 4. Okay. Und bei Weltmeisterschaften gilt zum Beispiel die Anzahl der Weltmeisterschaften. Deswegen war ja Deutschland auf der Jagd nach dem 4. Stern. Okay. Gilt das quer durch alle Sportarten? Also wenn der ich weiß nicht, ob es in allen Sportarten Sterne gibt. Wenn der FC Deutschland quasi Weltmeister im Basketball wird, zählt das dann auf den Gesamtcounter, dass man auch auf die Eishockey-Trikots zusätzliche Sterne stricken darf? Das wäre schön, ne? Dann hätte aber die müsste man überlegen. Russland hat ja als Sowjetunion ganz viele Sterne gesammelt, darf dann jeder Nachfolgestaat der Sowjetunion sich diese Sterne mitnehmen? Und wie ist es eigentlich mit Deutschland und der DDR? Die interessante Frage bei der Sowjetunion ist auch, zählt da der Stern auf der Flagge mit? Siehst du mal. Alles nicht so einfach. Und bei der Türkei muss man den da abziehen, die sind nämlich noch nie Fußball-Weltmeister geworden zum Beispiel. Die müssen bestimmt den Stern abkleben oder so. Ja. Guti, also du hast einen Punkt gemacht für Volleyball. Der Hinweis mit Beachvolleyball war wahrscheinlich hilfreich, ne? Der Hinweis, dass es eine Sportart gibt, die man auch am Strand spielen kann, das die aber nicht tun, ja. Okay, perfekt. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt wird's richtig schwierig. Der ESC Planegg. Planegg mit Doppel-G. Also in Bayern gelegen. Ja, es ist sogar ziemlich nah an der Hauptstadt. Es ist nämlich, kennst du Haching? Das sind die einen Fußballclub haben. Genau, Unterhaching in dem Fall dann, genau. Also Haching kennst du? Ja. So wie Haching platziert ist, im Süden von München, ist Planegg direkt an der Südwestgrenze. Okay. Noch dran, also oder wie Haar im Osten von München, also Haar bei München ist ja im Osten raus, okay, dann über die Stadtgrenze. Und ESC war es, ne? Ja, ESC, also der Eurovision Song Contest Planegg. Ja, ich würde jetzt spontan sagen, dass das für irgendwie für Eishockey-Sportclub steht oder so. Und deshalb denke ich mal, dass die deutscher Rekordmeister im Eishockey sind, oder? Genau, genau sind sie. Und zwar heißt der Club auch ESC Planegg Würmtal. Würmtal? Mhm, okay. Würmtal. Auf Platz 2 im Medaillenspiegel übrigens, da wärst du wahrscheinlich nicht drauf gekommen, ist der OSC Berlin. Oder hättest du da auch Berlin. Der Olle Sportclub Berlin? Nee, es heißt der Olympische Sportclub. Okay. Warum auch immer Olympia? Vielleicht spielen die im Olympiastadion Eishockey im Winter. Wenn ich dir sage, es gibt noch zwei aus unserer beider Nähe da unten Sportclubs, was schätzt du? Wo wird noch Frauen-Eishockey gespielt? Und zwar richtig guter deutscher Meister Eishockey. Im Zweifelsfall in der Doppelstadt. In der Doppelstadt? Ja. Meinst du Villingen-Schwenningen? Nee, Bietigheim-Bissingen. Nee. Stimmt, da ist auch eine Eisbahn, aber da. Nee, im Grunde müsstest du jetzt wissen, wo die Eisbahnen in Stuttgart und Umgebung sind, ne? Es müsste schon Schwarzwald sein, keine Ahnung. In Nagold hat es eine Eishalle, aber die spielen, glaube ich, keinen Eishockey. Es geht viel näher. In Esslingen gibt es eine Eishalle. Okay. Und in Kornwestheim hat es auch eine Eishalle. Und die waren beide deutscher Meister. Ja, Esslingen 5-mal und der TV Kornwestheim sogar 4-mal. Du siehst, also, das ist so das, was ich meine mit Planegg, Berlin, Mannheim und dann kommt Memmingen, Esslingen, Eisbären, Düsseldorf, das wäre dann schon wieder logisch und dann TV Kornwestheim. Und last but not least auch noch so ein Ort, wo man ernsthaft denkt, ist der TuS Geretsried. Ja. Total naheliegend, für oder? Und für dich, der mit Bergwerken zu tun hat, natürlich noch die Bergkamener Bären. Also, ja, die sind wahrscheinlich aus dem Bergischen. Bergkamen klingt so nach Bergisch. Kamen ist, ich finde nur das Kamener Kreuz. Ja, das kennt man aus den Nachrichten, wenn wieder mal Stau durchgesagt wird. Dem Verkehrsfunk, ja. Genau. Genau, aber ja, also ESC war jetzt sehr, sehr nett herleitbar. Ja, das war einfach. Und das, obwohl Eishockeyvereine sonst irgendwie nach wilden Tieren benannt sind. So Eisbären, Haie, Pinguine. Jetzt kommen wir zu einer Sportart. Ich kann dir noch zwei Tipps geben. Bei den Herren ist der Rekordmeister in dieser Sportart nicht mehr in der Bundesliga. Sehr hilfreich. Und bei den Frauen, bei den Frauen ist es auch so, da ist es nämlich der TSV 1880 Wasserburg. Wasserburg am Inn? Ja, Wasserburg am Inn. Basketball. Wie kommst du drauf? Irgendwas klingelt. Keine Ahnung. Wieso klingelt's da? Keine Ahnung. Wasserburg, Basketball. Wahrscheinlich, weil ich das mal gelesen habe, dass eine Damenhochburg für Basketballspieler ist. Keine Ahnung. Habe ich recht? Ja. Was schätzt du, wie häufig? Gute Frage. Seit wann? Wie viele Meistertitel insgesamt? Seit Bestehen der Liga. Möglich. Ich weiß nicht, wie viele möglich sind. Seit Bestehen der Liga. Hier steht nur die Anzahl der Titel. Hier steht nicht, wie lange es die Liga gibt. Dafür müsste ich jetzt wieder hier hingehen. Die Liga gibt es. Liga-Gründung 2001. Ja, ne, das ist ja eine wichtige Information. Dann können Sie ja noch nicht 30 Mal deutscher Meister geworden sein. ja, richtig. Ich denke 10 Mal. 11. Nicht schlecht. Aber sie spielen gerade nicht in der Bundesliga. oh, das ist traurig. Ja. Spielen sie wüsstest in der zweiten Bundesliga? Das müsste ich jetzt separat recherchieren. Wüsstest du es denn bei den Herren, wer da Rekordmeister ist? Rekordmeister bei den Herren im Basketball, Alba Berlin ja. Wahrscheinlich, oder? Nein, Alba Berlin ist ja gerade auch in der Bundesliga. Ich verfolge die Bundesliga. Ich weiß nur, dass der große Verein aus der Region aktuell in der Bundesliga ist, aber stark abstiegsgefährdet. Ja, nee, dafür musst du jetzt schon so in die 90er Jahre spätestens so zurück. Da waren die mal so richtig durchrockend, durchziehend. Was sind denn große Vereine im Basketball? Die Telekom Baskets waren nie so durchbrechend. Ludwigsburg spielt, glaube ich, auch aktuell Bundesliga. Ja. Die MAP Riesen oder so, ne? Genau. Bayern München hatte eine große Basketballabteilung immer, aber die sind, glaube ich, nicht Rekordmeister. Nee. Wie gesagt, Rekordmeister muss man schon so ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Aber tatsächlich, außer Alba Berlin, fällt mir sonst kein bedeutender Basketballverein ein. Es ist total gemein, weil... Weil ich mich nicht für Basketball interessiere und dafür schon erstaunlich viele Vereine kenne. Nein, weil der Verein tatsächlich eigentlich früher mal bekannt war für seine Basketballabteilung, aktuell ausnahmsweise auch mal richtig erfolgreich ist im Fußball, nämlich Bayer Leverkusen, die Bayer Giants Leverkusen. Okay. Bayer Leverkusen war 1970, 71, 72, 76, 79, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95 und 96. Also die waren mal 7 Jahre in Folge quasi deutscher Meister. Da ist dann schon so, Ja, passiert. Passiert? So ist das. Ja, also die spielen gerade nicht mal in der Bundesliga. Wahrscheinlich schlechte Steroide genommen oder sowas. Warte mal. Entwicklungsabteilung also, aber, hat versagt. Gut, aber Wasserburg, wie kommst du auf Wasserburg? Also, deren weiteren Abteilungen sind übrigens Breitensport, Fußball, Leichtathletik, Radsport, Schneesport, Stadtgarde, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Versehrtensport und Volleyball. Ja. Also, sie machen ganz schön viel. Was genau ist Breitensport? Das ist so Freizeitturner häufig. Ah. Okay, na gut. Also scheinbar sind die richtig, richtig, richtig fleißig. Ja. Naja gut, das ist das klassische Portfolio von jedem Kleinstadtverein. Ja, okay. Kommen wir mal zum... Da nenne ich jetzt mal den Vereinsnamen nur mit Zusatz. Und wir schauen mal, ob du drauf kommst. Der Verein heißt Zamek Benrad. Benrad ist bei Düsseldorf. Genau. Geografie war ich schon immer besser als Sport. Benrad. Zamek. Aktueller Meister übrigens in der Sportart ist Bredeney 2023 gewesen. Das ist auch irgendwo im Norden Deutschlands. Bredeney ist bei Essen war vermutlich. Es gibt aber auch ein Stuttgarter Verein, der in dieser Sportart schon mal deutscher Meister war. Karlsruhe hat er auch schon mal. Moers auch schon mal. Bocholt, Regensburg. Aber Zamek Benrad. Es muss irgendwas Kurioses sein. Rhönradfahren. Ja, die Schwierigkeit bei Benrad, also ich sag dir mal, wann sie deutsche Meister waren, 99, 2000, 2002, 2003, 2008 und 2009, ist also schon ein bisschen her. Ja. Aber nee, Rollradfahren ist es nicht. Das ist schade. Also ich stell mir gerade vor, Benrath ist ja wahrscheinlich eher so Düsseldorf wohlhabend. Ja, es könnte was mit Pferden zu tun haben noch. Das wäre so. Ach. Das würde auch erklären, warum dieses. Wer ist aktueller deutscher Meister? Bredeney. Das geht dann wahrscheinlich da in diese westfälische Ecke da raus. Auch recht pferdebegeistert. Was gibt's denn im Reiten? Es muss ja auch irgendwie, dann, es muss ja irgendwie ein Mannschaftssport sein, also Equipe, irgendwie sowas. Punktewertung. Und das machst du eigentlich nur im Springreiten, oder? Na, ich glaube, Dressur gibt's auch Mannschaften. Gibt's auch Mannschaften? Springreiten? Ja, Springreiten, ja, also und Dressurreiten und Military wird möglicherweise auch, also Vielseitigkeitsreiten wird möglicherweise auch in der Mannschaft noch ausgewiesen, keine Ahnung. Ist Pferdesport, ich sag Dressur. Nein. Sie tragen allerdings bei den Damen meistens auch ein sehr fesches Dress. Es ist wesentlich banaler. Es sind manchmal auch kurze Röckchen. Der Verein aus Stuttgart, der das Ding gewonnen hat, heißt TEC Waldau Stuttgart. Kenn ich nicht. Na, die Waldau kennst du. Die Waldau kenne ich. Sind das die Cheerleader? Nein, TEC, Tennisclub. Ah. Deswegen heißt der Verein eigentlich auch TC Zamek Benrath. Okay. Ja, aber ich fand Zamek Benrath, bei Zamek ist es ja, glaube ich, auch so, dass es ist irgendein Hersteller von irgendwas, so eine Marke. Das kann ja sein, da ich bin jetzt kein Experte für Tennis. Weil Zamek hatte ja auch früher Fortuna Düsseldorf mal als Trikotsponsor, aber da war es, glaube ich, mit 2K geschrieben, da war es, glaube ich, eine Marke oder sowas. Gut, das war der erste daneben. Naja, ich habe ja noch ein paar Möglichkeiten daneben zu landen. Genau, ich trage mal die, auch hier wird es jetzt richtig spannend. Der deutsche Meister bei den Frauen, Rekordmeister, ich trage mal vor, es sind 5 Vereine, die ich vortrage und natürlich der erste ist eigentlich nur der Superverein, aber es ist der Eimsbütteler TV. Mhm. Dann Bayer Leverkusen. Mhm. Bayer 04 Leverkusen. Der erste FC Nürnberg kennt man auch. Und jetzt kommt. FC Nürnberg, ja? War, glaube ich, irgendwie erster deutscher Meister im Fußball, oder? Nein, es war der VfB Leipzig. Weswegen übrigens auch noch heute Lok Leipzig mit einem Stern auf dem Trikot rumrennt. Träumchen. Die sind nämlich der Nachfolgeverein. Okay. So, dann, und jetzt ist es halt so, dass die Frauenvereine im Osten vor allem die Meisterschaften so richtig rausgeholt haben. Und da ist es die BSG Fortschritt Weißenfels. Du merkst schon wieder, Berufssportgruppe Weißenfels. Und last but not least, der Champion aller Champions ist der HC Leipzig. Ich würde jetzt spontan sagen, es ist Handball, oder? Wie kommst denn du bei BSG Fortschritt Weißenfels auf Handball? Ich komme bei HC auf Handball. Ja, es ist tatsächlich der HC Leipzig. Da siehst du mal, das Interessante ist eigentlich diese ganzen Rekordmeisternummern. So, keine Ahnung, Bayern ist dort und Bayer Leverkusen ist dort. Aber du hast so, bei den Herren, aber bei den Damen hast du teilweise Vereine, ja, die sind nicht so unheimlich, ja, unheimlich extrem erfolgreich quasi. Also eher so kleine Vereine, die so über Dauer halt. Ja, aber es wahrscheinlich alles sagen, kein Profisport ist. Ach, nee. Oder lange Handball? War, Entschuldigung. Na, Handball? Ja, aber Damenhandball. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Damen, die aktuell in der Damenhandball-Bundesliga spielen, Profis sind. Übrigens, hier muss man dazu sagen, es gibt sowohl Hallenmeisterschaften, also Großfeld- als auch Kleinfeldmeisterschaften. Okay. Und sind in beiden Meisterschaften gleich beide der HC-Halle Rekordmeister? Oder warte mal, hä? Doch, das ist der Überblick. Bitte was? Der HC Leipzig hat sowohl die Großfeldmeisterschaft in der DDR gewonnen, als auch die Hallenmeisterschaft in der DDR gewonnen, als auch seit 1992 immerhin sechsmal in der Halle, ja. Verrückt. In Deutschland quasi. Ja. Verrückt. Übrigens auch schön, da kann ich dir jetzt noch weiterhelfen. Der Frankfurter Handballclub ist zum Glück nicht Rekordmeister, das wäre nämlich zu einfach gewesen. Der heißt wirklich Frankfurter Handballclub. Und der Thüringer HC? Ich bin immer dafür, die Sache eindeutig zu benennen. Das verwirrt die Leute weniger. Also mein exklusiver Marketing-Tipp an alle Damen-Sportmannschaften schon mal. Kleiner Bonuspunkt gibt es noch für den Ort Lützellinden. Wo liegt Lützellinden? Der TV Lützellinden. 7-mal Meister. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist ein Stadtteil von Gießen. Ach du Scheiße. Und nur weil es so schön ist, weil du ja Ostvereine so magst, der SC Empor Rostock. Empor, echt? Das ist dann. Das ist schön. Naja, gut, ich meine, hier gibt's den TuS Walle Bremen. Walle manche Strecke. Ja. Dann den TV Vorwärts Frankfurt. Moment. Das ist dann aber Frankfurt Oder, oder? Ja, natürlich ist es Oder. Dann, was haben wir hier noch? Wo haben wir noch eine Berufssportgruppe? Hier, BSG Lok Rangsdorf. Ich dachte, es heißt Rangierlok. Und da ist ein Atomkraftwerk wahrscheinlich, der SC Urania Hamburg. Okay, sorry, der lag so auf der Hand. Aber immerhin BSG Chemie Zeitz ist auch noch dabei. Also du siehst, deutsche Meisterschaften im Handball. Gut, kommen wir mal zu was völlig Beklopptem. Also ich finde Basketball schon ziemlich bekloppt, aber es ist in Ordnung. Ja, now to something completely Bekloppte. Der SU Neukölln ist immerhin sechsmal deutscher Meister bei den Frauen gewesen in dieser Sportart. Der SV Bayer Uerdingen, du merkst, Bayer hat auch ganz viel, ist siebenmal deutscher Meister gewonnen. Und jetzt festhalten, der SV Blau-Weiß Bochum ist zwölfmal deutscher Meister bei den Frauen. In welcher Sportart? Bochum. Wofür ist Bochum berühmt? Herbert Grönemeyer. Ja. Gut, was verbindest du mit Herbert Grönemeyer? Welchen Sport? Welchen Damensport? Herbert Grönemeyer. mit Männersport. Nee, mit Frauensport. Ja. Welchen Frauensport verbindest du mit Bochum und... Frauensport, Männersport. Also Männer spielen das auch, aber es geht wirklich um Frauen. Ja, also... Uerdingen und Bochum und Neukölln. Das fällt irgendwie ein bisschen raus. Dann Hohenlimburger und Spandau ist auch dabei. Okay. Also auch Wuppertal ist auch dabei mal gewesen. Aktuell deutscher Meister ist übrigens Spandau. Also okay. Aktuell bei dieser Liste. Spandau? Nein, Ballett ist es nicht. Aber es wäre schön. Ja. Wenn Spandau deutscher Meister im Ballett wäre. Okay, also es scheint mir so, dass das ein Ding ist, was im Ruhrgebiet und in Berlin beliebt ist. Dinge, die im Ruhrgebiet und in Berlin beliebt sind. Was für eine Sportart kann man mit Currywurst machen? Weiß ich nicht. Also eine Currywurst können Sie danach sicherlich auch essen. Currywurst-Wettessen. Okay. Soll ich dir den ultimativen Tipp geben? Davor sollten sie die Currywurst nicht essen. Das war voll der geile Tipp. Warte. Dann geht's um Wassersport. Und zwar Wasserball. Ja, also ich helf natürlich gerne. Ja, klar. Und ich kann dir auch sagen, wie der aktuelle deutsche Meister heißt, nämlich Wasserfreunde Spandau 04. Also, auch da merkst du, es wäre sehr, sehr verräterisch. Ja klar, man soll doch vorm Schwimmen gehen nicht essen, Mensch. Ja, das war ein genialer Tipp. Ja, übrigens, der erste deutsche Meister im Frauenwasserball damals war Poseidon Köln, seitdem nie wieder deutscher Meister gewesen. Aber das ist doch mal ein schöner Titel. Also ein deutscher Wasserballmeister. Poseidon Köln, ja. Wir kommen jetzt zu solchen schönen sportlichen Namen. Jetzt wird es nämlich richtig, richtig, richtig, schlimm. Ich bin gespannt. Und zwar die Mannheim Tornadoes. Okay. Ja. Das heißt, es geht um eine US-amerikanische Sportart tendenziell. Wir hatten... Die können auch Mannheim Tornadoes heißen, das ist egal. Ja, aber... Trotzdem. Baseball. Also wahrscheinlich Softball eher, das spielen Frauen eher, aber also Baseball, Softball. Ja, Softball, richtig. Ja, ist ja naheliegend. Wenn du so einen Schläger schwingst und dann dein Gleichgewicht verlierst, dann fängst du ja an zu rotieren und dann bist du quasi ein Tornado, weißt? Wenn du dich schnell genug drehst. Aha. So habe ich mir das hergeleitet. Weißt du, was schätzt du denn, wo die anderen deutschen Meisterinnen herkommen? Die anderen deutschen Meister. Baseballschläger schwingen. Im Baseball-Softball werden alle wahrscheinlich ein Merkmal gemeinsam haben, nämlich dass es in der Nähe eine Kaserne der US-Amerikaner gibt. deshalb könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass Vaihingen in dem Sport noch ganz groß ist. Nee. Schade. Ich müsste jetzt gucken, wo Brauweiler liegt. Das ist grob in der Nähe von, das ist noch Rheinland, so grobes Einzugsgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Okay, dann gibt es wirklich keinen echten süddeutschen Verein außer München, logischerweise. Die Munich Tigers, aber ansonsten, ja, und Freising Grizzlies, okay. Freising Grizzlies und die Munich Tigers. Also so München, da waren die Amerikaner beheimatet, aber eigentlich so da, wo die, Mannheim war von den Franzosen, wenn ich es richtig weiß. Mannheim ist französisch besetzt gewesen, wenn ich es richtig weiß. Baden, oder? Da saßen die Franzosen. Genau, ja. Die saßen, glaube ich, in der Pfalz und im Saarland und natürlich im Badischen. Die Amis saßen weiter östlich. Bielefeld, klassisch britisch besetzt. Wesseling Vermins, also Wesseling dürfte, glaube ich, auch britisch besetzt gewesen sein. War britisch besetzt, ja, das ist zwischen Köln und Bonn. Dann Hamburg dürfte auch ziemlich britisch besetzt gewesen sein. Ja. Und Bonn, die Bonn Capitals dürften auch ziemlich britisch besetzt gewesen sein. Witzig. Also, so viel Amis gab es da dann gar nicht. Also Freising und München. Bonn und Wesseling könnte man eventuell noch über Diplomaten erklären. Aber man muss dazu sagen, die ersten drei deutschen Meisterschaften gingen an die Munich Tigers. Okay. Ja. Weißt du, wie die Mannschaft aus Bielefeld heißt, die immerhin fast Rekordmeister ist? Ist auch herrlich. Die heißen Bielefeld Peanuts. Ah, und die Spieler, um mitspielen zu dürfen, muss man Lucy mit Vornamen heißen. Lucy ist ja Football. Oder? Die zieht doch immer den Ball weg. Ja, also sie spielt ja kein Football. Also sie pfuscht ja. Sie zieht immer nur den Ball weg, genau. Ja, ich weiß ehrlich gesagt, von den Peanuts Mädels spielt da jemand mit? Wie heißt denn die im Grünen und... Peppermint Patty. Ja, Peppermint Patty. Die hat doch immer diese Baseballmütze auf, oder? Peppermint Patty? Ist das nicht die? Ja, doch, eine Baseballmütze. Aber die Peanuts spielen ja tatsächlich Baseball. Ja, aber Lucy ist ja eher, wie gesagt, Ballwegzieher. Ich glaube aber, die spielen auch alle Baseball, aber Könnte auch sein. Es ist so lange her, dass ich mich mit den Peanuts beschäftigt habe. Aber das ist ein schöner Name für eine Baseballmannschaft. Also, mir gefällt es. Gut, und jetzt kommt eine Mannschaft, die ist so richtig, richtig, richtig erfolgreich. Die hat nämlich insgesamt 41% aller Meisterschaften der letzten Jahre gewonnen. Okay. Und zwar gibt es die Liga wohl seit 90 oder so. Ja. Ne? Okay, und zwar heißt der Verein Berlin Cobra Ladies. Kann man Yoga als Mannschaftssport machen? Na, wenn man sich anständig verbiegt, wäre ja vielleicht so Tanz eine Idee. Ja, also keine Ahnung, die Cobra ist ja quasi so Sonnengruß für Arme gefühlt. Cobra Ladies. Ja, witzig, ich gebe dir noch einen Tipp. Mit Ausnahme von Berlin haben fast nur süddeutsche Vereine dort die Meisterschaft geholt. Interessant. Also, ja. Ich überlege gerade, was jetzt, also wie gesagt, also zwischen Tornado und Baseball lässt sich ja leicht eine Verbindung herstellen. In welcher Sportart wäre es denn eine sinnvolle Idee, sich nach einer besonders starke, besonders gefährliche Tiere ist ja so ein Hobby. Ja doch. Also auch Delfine sind bösartig und gemein manchmal. Das ist eine American Football Mannschaft. Genau. Weil man kann ja beim Fußball entweder kann man ein brutaler Brecher sein oder man kann den Gegnern einfach davonlaufen. Wie die Cobra. Genau, ich trage übrigens mal vor, wie die anderen Vereine heißen. Die Stand 2022 in der Damen-Bundesliga hier spielen. Also das ist der Artikel, ist halt von 2022 leider. Die Berlin Cobra Ladies, die Hamburg Amazons oder Amazons? Amazons? Amazons, die Amazonen halt. Jetzt wird es sehr seltsam. Die Kiel Baltic Hurricane Ladies. Ja, was ist daran komisch? Na, Baltic Hurricane? Baltic Sea ist die Ostsee. Ja, aber was ist ein baltischer Hurricane? Das ist, wenn es an der Ostsee stürmt. ein laues Lüftchen. Kalter Wind. Ein kalter Wind. Dann gibt es dort die Munich Cowboy Ladies. Ja. Munich Cowboys kennt man noch. Ich hätte irgendwie, dann hätte ich mich aber auch Munich Cowgirls genannt, aber es ist okay. Ja, es kommt gleich noch was. Dann gibt es natürlich die Erlangen. Einmarschmusik auch. Es gab von Niki, ich glaube in den 90ern mal, bayerisches Cowgirl. Das wäre super. Dann die Erlangen Rebels. Mhm. Und der Stuttgarter Verein aus der Gruppe Süd in der Damenbundesliga im Football ist. Na? Ich überlege gerade, wie die Stuttgarter American Footballer heißen. Ich komme aber gerade nicht drauf. Es gibt zwei. Die oben auf der Waldau spielen. Die auf der Waldau heißen so, wie sie heißen, und die im Süden, die am Neckar unten spielen, die heißen nach dem lustigen. Die heißen Bad Cannstatt Beavers. Beavers. Nein. Schade. Das hätte ich jetzt mal sehr witzig gefunden. Die in Cannstatt auf der Festwiese spielenden heißen Stuttgart Silver Arrows. Okay. Benannt nach dem lustigen Silberpfeilen, die da um die Ecke hergestellt werden. Ja. Aber wie heißen die Stuttgarter? Alligatoren. Nee, halt. Keine Ahnung. Mein altes Team. Die Stuttgart Scorpions! Meinetwegen. Und der Frauenverein heißt natürlich Stuttgart Scorpions Sisters. Okay. Ich kenne halt nur die Hannover Scorpions. Ja. Und wieso hast du das mit den Dolphins hergeleitet wegen Miami Dolphin? Richtig. Auch das war so mein, ich bin gerade, also Footballvereine haben ja tendenziell irgendwie was mit eher brutalen Tieren zu tun. Und ich meine, so Delfine sind ja auch schon böse und gemein. Ich kann dir übrigens noch die lustigen Vereine aus deiner Ecke da drüben mal sagen. Mhm. Die Bochum Miners. Ja. Ja. Das ist so völlig naheliegend. Dann die Cologne Falconets. Mhm. Dann die Mülheim Shamrocks. Okay. Was sind Shamrocks? Shamrock ist hier Kleeblatt. Und was genau daran ist so gewalttätig, wie du es sagtest? Keine Ahnung, vielleicht. Also ich meine, hat das ja irischen Hintergrund und da sitzt so ein kleiner Kobold mit so Boxhandschuhen unter dem Kleeblatt. Oder Ken Shamrock hat den Verein gegründet und der ist ja bekanntermaßen UFC-Fighter. Gut, dann gibt's noch zwei Spielgemeinschaften. Einmal die Cologne Ronin Ladies zusammen mit den Aachen Vampire Ladies. Ja, ich wollte gerade fragen, also das sind halt schon Spielgemeinschaften von irgendwelchen komischen Tieren, oder? So, und jetzt kommt was richtig Lustiges. Ich habe keine Ahnung, was die hier raucht haben. Die Spielgemeinschaft Assassins. Und zwar Solingen Paladine Ladies. Und die Wuppertal Greyhound Ladies. Die Paladine. Ja, kennst du nicht die berühmte Paladin-Assassinen? Meine liebste Klassenkombination in Rollenspielen. Ich bin immer Paladin-Assassinen. Ich stelle mir gerade den klassischen Paladin aus Diablo 2 vor. Wie der so mit seinem Schild und seinem Hämmerchen irgendwo an der Decke lauert und sagt so, ein Schlag. Und du denkst dir so, nee, der Paladin, tak. Der Paladin war ja mit seinem Hämmerchen eigentlich eher so, der 50.000 Mal draufschlagen, bis der Gegner irgendwann mal umkippt. Ja. Und natürlich die beste Mannschaft bei den Herren aktuell wahrscheinlich immer noch. Ich weiß nicht, ob sie es noch sind, aber vor ein paar Jahren waren sie mal mit zwei perfekten Saisons oder sowas unterwegs. Die Schwäbisch Hall Unicorns Women. Alle anderen heißen Ladies, die heißen Women. Warum nicht? Ja, und last but not least natürlich ein Verein aus Niedersachsen. Aus Lilienthal, und zwar Lilienthal Venom. Ja, wer kennt sie nicht, die richtigen Lilien? Aus Lilienthal. Ja. Schön. Ja. Und wie heißen die Hamburg Blue Devils bei den Frauen? Hamburg Blue Devils, but once a month Red Devils. Temporary Reds. Nein, Hamburg Blue Devilins. Okay. Mit Y. Yeah. Ja. Und natürlich gibt es auch die Oldenburg Knights Valkyries. Ja. Warum nicht dann einfach Oldenburg Valkyries? Wahrscheinlich, weil der Verein als Oldenburg Knights gegründet worden ist und das eine Abteilung der Oldenburg Knights Valkyries ist. Ich wette, es gibt einen sehr deutschen Grund dafür, warum das so ist. Okay. Ja, würde auch erklären, warum die Red Knights Tübingen Ladies heißen. Red Knights Tübingen Ladies. Ja. Also es muss dafür einen sehr deutschen Grund geben. Und sei es das deutsche Vereinsrecht, das uns ja alle glückselig macht. Weil sonst könnte man ja die Gießen Golden Dragonets sagen und nicht Gießen Golden Dragon Ladies. Ja. Wer weiß. Ja. Wer weiß. Jutti, aber da warst du doch jetzt dann richtig, richtig gut unterwegs. Ja, ist erstaunlich, ne? Ja. Was sich halt so alles herleiten lässt. Fast schon entsetzlich. Ja, ein du warst quasi ein baltischer Tornado. Ein baltischer Baseball-Tornado. Ja, du siehst, so schwer ist doch die Sache mit dem Sport gar nicht. Ja, aber wo soll das hinführen? Und jetzt kannst du quasi dir zwei Weißbier gönnen und mit Waldemar Hartmann über Frauensport reden. Weil er wird weniger Ahnung von Frauensport wahrscheinlich haben als du jetzt. Wup, wup. In diesem Sinne, das Teilende wird euch jetzt noch ein schönes sportliches Wort nennen und ansonsten, für mir war es das schon. Tschüss. Schöne sportliche Wort hast du schon in der Folge geliefert, deshalb möchte ich es nochmal wiederholen. Empor.